Erster, dies ist ein Gebet von einem schwachen Mann. Er klagt vor Gott. Zweiter Herr, höre mein Gebet. Lass mein Rufen zu dir kommen. Dritte, schau mich an, wenn ich Angst habe. Höre mir zu und antworte schnell. Vierter, meine Tage vergehen wie Rauch. Meine Knochen brennen wie Feuer. Fünfter, mein Herz ist trocken wie Gras. Ich vergesse sogar mein Essen. Sechster, ich stöhne sehr laut. Ich bin nur noch Haut und Knochen. Siebter, ich bin wie ein Vogel in der Wüste. Ich bin wie eine Eule in Ruinen. Achter, ich kann nicht schlafen. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Neunter, meine Feinde beleidigen mich den ganzen Tag. Sie sind wütend auf mich. Zehnter, ich esse Asche statt Brot. Ich weine in mein Getränk. Elfter, du bist sehr zornig auf mich. Du hast mich hochgehoben und weggeworfen. Zwölfter, mein Leben ist wie ein langer Schatten. Ich werde trocken wie Gras. Dreizehnter, aber du, Herr, bleibst für immer König. Alle Menschen werden dich immer kennen. Vierzehnter, du wirst aufstehen und gut zu Zion sein. Es ist jetzt Zeit für deine Hilfe. Fünfzehnter, deine Diener lieben die Steine der Stadt. Sie sind traurig über den Schutt. Sechzehnter, alle Völker werden den Herrn ehren. Alle Könige werden seine Macht sehen. Siebzehnter, denn der Herr baut Zion wieder auf. Er zeigt dort seine große Macht. Achtzehnter, er hört auf die Gebete der Armen. Er lehnt ihre Bitten nicht ab. Neunzehnter, Mann soll das für die Zukunft aufschreiben. Neue Menschen werden den Herrn loben. Zwanzigster, Gott schaute von seinem heiligen Ort herab. Er blickte vom Himmel auf die Erde. 21. Er wollte das Weinen der Gefangenen hören. Er wollte die Todgeweihten befreien. 22. Man soll in Zion vom Herrn erzählen. Man soll ihn in Jerusalem loben. 23. Dann kommen alle Völker zusammen. Alle Länder werden dem Herrn dienen. 24. Er hat mir meine Kraft genommen. Er hat mein Leben kurz gemacht. 25. Ich sage, mein Gott, lass mich jetzt nicht sterben. Du lebst für immer. 26. Du hast früher die Erde gemacht. Du hast auch den Himmel gemacht. 27. Die Erde und der Himmel vergehen. Aber du bleibst. Sie werden alt wie Kleidung. 28. Aber du bleibst immer gleich. Dein Leben endet nie. 29. Die Kinder deiner Diener werden sicher leben. Ihre Familien werden immer bei dir sein.